wird vom ersten Sonnenstrahl geweckt und steh noch immer neben mir. Gleich neben meinem Bett hab ich ein Bild von mir. Eins im Portemonnaie, eins auf der Kaffeetasse, eins auf meinem T-Shirt, ich will mir eins auf meinen Rücken machen lassen. Nenn mich sonderbar, weil ich 24-7 Spiegel putz. Seit ich mich kenn, krieg ich die Hand nicht mehr vom Schniedelwutz. Ich feier alleine Geburtstag und hol mir die Sterne vom Himmel. Ich hör Phil Collins nachts im Auto, um mein Herz zu gewinnen. Ich kann ich nicht sein und ich nicht ohne mich. Ich schau mich an und weiß, was Liebe ist. I love me, ich lieb mich. Nas talking. Je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais. Dinner for one, ich sauf im Kerzenschein wie nur stehe. Der Himmel hängt voller Geigen und ich streichel meine Brüste. Ich werd intim mit einer Frau und sofort eifersüchtig. Ohne mich kann ich nicht sein und ich nicht ohne mich. Ich schau mich an und weiß, was Liebe ist. I love me. Mein Herz macht boom, boom, boom, mein Blick sagt I love you. Zigarette hinterm Ohr, oh Mann, bin ich cool. In meinen starken Armen fühle ich mich geborgen, mach die Äuglein zu. Ohne mich kann ich nicht sein und ich nicht ohne mich. Ich schau mich an und weiß, was Liebe ist. I love me, ich lieb mich, nass trocken. I love me, ich lieb mich, nass trocken. Je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais, je me tais.